بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt, und dem Tag, wenn er in seiner Helligkeit erscheint, und dem, der das Männliche und das Weibliche erschaffen hat. Euer Bemühen ist wahrlich verschieden. Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist und das Beste für wahr hält, so werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt, so werden wir ihm den Weg zum Schwereren leicht machen. Und was soll sein Besitz ihm nützen, wenn er sich ins Verderben stürzt? إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Uns obliegt wahrlich die Rechtleitung, und uns gehört wahrlich das Jenseits und das Diesseits. So habe ich euch gewarnt vor einem Feuer, das lodert, dem nur der Unseligste ausgesetzt sein wird, der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt. Doch davon ferngehalten wird der Gottesfürchtigste werden, der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern. Und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste, sondern er handelt im Trachten nach dem Angesicht seines höchsten Herrn, und er wird wahrlich zufrieden sein.